da! Ah. Marie! Unglaublich. Und wir haben von euch eine ganze Menge Faxe und E-Mails bekommen. Und hier schreibt der DJ Trust, schreibt hier, mein eigentliches Anliegen ist eigentlich, alle Raver aufzufordern, am 10.7. in Berlin am Kudamm zu sein, um für die Laufparty 2005 zu demonstrieren. Ich werde dort sein. Fight the Power. Da möchte ich noch meine Nadine, die Eda, den Ben, den Marco, den Pat und alle anderen grüßen. Denkt dran, gemeinsam schaffen wir es, die Laufparty zu retten. Ja. Dann schreibt uns die Mella, alles Gute zum Geburtstag und all deine Träume in Erfüllung gehen. Wünscht dir deine Mella, Sisterle, Lari und dein Kumpel, treuer Kumpel David. Hoffen, du bleibst so gut drauf, wie du bist. Und wir feiern am Samstag. Und du feierst am Samstag, so wie wir es von dir kennen. So, ja, das schreibt uns die Mella. Wir sind alles gar nicht eingeladen, ist doch komisch. Wir? Ne? Ja, ja. Nee. Mella, lad uns mal ein. Ja, soll lad das uns ja? doch mal ein. Sowas. Also hier schreibt der Sünder aus Wien. Er schreibt, hallo, jetzt war eigentlich wieder Donnerstag, man kann's wieder krachen lassen. Eure Sendung ist wie immer der Hammer, macht weiter so. Wann kommt ihr mal nach Wien? Ja, schauen wir mal, ne? Und dann hat er noch eine Bitte. Ihm ist nämlich der Computer abgestürzt, wo er immer die Schranzfaktoren aufnimmt. Und an alle die, die noch ein paar Sendungen haben, die sollen ihn bitte schreiben an 7sünden@gmx.at. 7sünden? Ja. Dann schreibt uns noch der Sascha. Hallo ihr zwei. Ich grüße alle Schranzer, Schranzerinnen und die Schranzkinder aus Mettmann und den Moag. Schranzbaby und alle Knuddels, Techno-Chatter. Euer Schranzkind, hoffe ihr seid wieder alle gut drauf. Euer Sascha. Jo mei, Sascha, ja. Das sei mal. Wenn ihr faxen wollt, 01805665534. Und ihr schreibt uns eine Mail an message@sunshine-live.de. Und jetzt gibt's erstmal das hier. The DJ Battle has begun. Sunshine Live präsentiert First, den weltweiten DJ-Contest von Heineken. Die ultimative DJ-Talentsuche 2004. In bundesweit 17 Clubs haben 102 Nachwuchs-DJs um die Wette gemixt, um am Ende mit Tiësto auf einer Bühne zu stehen. Und jetzt geht es um alles, das Finale. Besuche das Founded First in deiner Nähe und unterstütze deinen Favoriten. Klick dich auf www.heineken.de und check die Location in deiner Region. Mehr Infos gibt's auch unter www.sunshinelive.de. First, der weltweite DJ-Contest von Heineken. Powered by Sunshine Live. Wir sind unter euch. Ich wollte Kontaktlinsen und nicht den ganzen Laden kaufen. Wenn Ihnen Kontaktlinsenpreise die Sicht vernebeln, bestellen Sie sie doch einfach im Internet. Autofrei und auf Rechnung. www.linsenplatz.de. Tageslinsen, Monatslinsen und Pflegemittel. Zum Beispiel 6 Monatslinsen schon ab 17,90 Euro. Klick dir die Linse. www.linsenplatz.de. Hier steht es schwarz auf weiß. Den Tageszeitungen laufen die jugendlichen Leser davon. Und gerade die im kaufkräftigen Alter zwischen 14 und 29. Ja, so eine Studie des Axel Springer Verlages. Doppelt bitter für sie, wenn sie immer noch in Zeitungswerbung investieren. Teens und Twens hören Radio. Basta. Noch ein Grund für Radiowerbung bei Sunshine Live? Rufen Sie uns an 06202 282 145. 06202 282 145. Jammern oder heulen Sie. Oder buchen Sie einen Funkspot. Sunshine Live. Kontaktlinsen super günstig, portofrei und auf Rechnung. www.linsenplatz.de. Sunshine Live. Wir sind unter euch. Unter euch. Sunshine Live. Schranz Factory. mit euren Faxen und E-Mails. So, jetzt mal wieder ein paar Grüße von Mipfi. Ich grüße Freak, Ladybus, Marian, Schranz, 1985, Robert und Sebi. Schreibt übrigens, ja stimmt, habe ich ja schon gesagt, die Mipfi. Ich bin heute, was ist da los hier? Da pfeift sie ein bisschen, gell? Ja, stimmt. Jo mai. Hallo ihr beiden, wollt mal ganz nette Grüße an euch senden und dem Räfer von vorhin sagen, dass ich bis auf eine Sendung alles setzt, der Schranzverrückte von diesem Jahr habe. Soll sich melden, wenn er haben will. So, dann noch viele Grüße an alle, die mich kennen und lieben. Lach, ganz derbe Schranzgrüße gehen nach Halle, nach Frankfurt, Main und an uns beide. Ja, vielen Dank. Und lieber Wiener, der noch die Sendung braucht, melde dich einfach bei pugfreak@freenet.de. pugfreak@freenet.de. Nachdem ich es mittlerweile auch gerallt habe, wo die Grüße hinkommen, grüße ich ganz, ganz lieb meinen Markus. Ich wünsche ihm eine gute Nacht und ich habe ihn lieb, schreibt die Mira. Wenn ihr faxen wollt, 0185 66 5534. Oder ihr schreibt eine Mail an message@sunshine-live.de. Ja. Sunshine Live Breakfast Club. Und das habt ihr heute Morgen verpasst. Guten Morgen. Sag mal, wo bin ich hier? Na gut. Der Frauenanteil bei der Bundeswehr soll verdreifacht werden. Wow. Ist das nicht herrlich, Jungs? Ja. Endlich nicht mehr selber putzen. Hey, richtig geiles Teil. Ich kann immer noch, ohne die Hände zu benutzen, die Schlafzimmertür aufmachen. Wunderbar. Ja. Ja. Igitt, Johannes, hör auf. Das ist unglaublich. Bin ich blöd oder was? Na sicher. Natürlich bin ich das. Am Ende kannst du keine Kinder mehr zeugen. Ein bisschen albern, oder? Das kann auf deine Männlichkeit gehen. Sunshine Life. Breakfast Club mit Paddy. Montags bis Freitags von 6 bis 10. Sunshine Life. Wir sind unter euch. Sunshine Life. Schranz Factory. Thank you.

muss ich noch etwas Trauriges loswerden, denn nur noch 5 Partys in dem alten Prison in Landau an der Isar gibt es noch. Und davor bekommt ihr irgendwie noch ziemlich geile Lineups und Partys. Sven Wittekind wird noch da sein. Ich glaube, nächstes Wochenende. Dieses Wochenende ist Technasia da. Dann kommt noch Linda Pearl und alle Residents. Am 30.07. ist es dann soweit, also nur noch in 4 Wochen. Dann ist die große Closing Party und da müsst ihr wirklich alle da sein. Gail Sun ist noch dabei, ich bin dabei. Bin übrigens schon am 23.07. da. Spiele zusammen mit den Residents. Falls ihr noch die ganzen anderen Dates nachlesen wollt, dann macht das unter www.felixkröcher.de oder www.overdog.de. Schreiben könnt ihr uns per Fax an die 01805-66534 oder ihr schreibt uns eine Mail an message@sunshine-live.de. Sunshine Live Schrems Factory. We'll be right back. Das geht noch herbau. Warte. We'll be right back.

Wir haben Fax und E-Mails bekommen. Wie jede Woche Donnerstag geht's wieder gut voran. Greets an Overdog, Felix, alle Freunde der elektronischen Tanzmusik und vor allem die DJs und Produzenten und die Creative Heads vom DJ Space Court. Ich habe euch zwei Wochen nicht mehr gehört und heute geht's erst richtig ab. Habe nämlich einen Subwoofer, einen neuen. Ab geht er, schreibt der Gordon. Yes, und jetzt wird's sehr englisch. Jetzt kommt was aus Polen. Schranz is the most popular dance music in Poland. Turn off your, jetzt kommt ein Name vom TV-Sender, den lehne ich nicht vor, Blabla, shit TV, and turn on Sunshine Live, Schranz Factory, hard as hell forever. Greetings from our great country Poland, from Arthur Green and Steve Cosmo. Grüßen wir doch zurück. Noch eine kleine Nachricht für die Julie aus Wien. Die Adresse von dem Kollegen, der alle Sendungen aufgenommen hat, ist der pugfreak@freenet.de. pugfreak@freenet.de. Voll das Inforadio. Yes, so sieht's aus. Wenn ihr auch Infos loswerden wollt, vielleicht habt ihr eine alte Waschmaschine zu verkaufen. Quatsch. Ich wollte jetzt eigentlich die Faxadresse sagen, oder? Also 01805665534. Oder an message@sunshine-live.de. Oder bei eBay. Ja. Jetzt so viel Spaß mit der Kröcher, ich bin der Overlock und ab geht er! Sunshine Live, Schranz Factory. Also ich finde das viel geiler, was du gerade bringst, Felix. Was? Ah! Hier pfeift's! Unglaublich. Kriegen wir das hin mit dem Pfeifen? Ja, du kriegst hin. Jetzt, oder? Ja. Pfeift nicht mehr. Geil. Beach. Yes, Herr Kröcher. Mega.